Ein weißer Gischt sprang aus verschlammter Woge. Was dem gehört, der nicht dazugehört. Im Leeren wird die Nüchternheit zur Droge. Episode aus einer früheren Fassung der 14. Szene von Leben des Galilei. Der alte Galilei liest Montaigne. Virginia, soll ich dir vorlesen? Galilei, ja, diese Inschriften an der Decke der Bibliothek des Herrn Montaigne, aber nur die, die ich angestrichen habe. Virginia holt das Buch und liest vor. 54. Inschrift, ohne Schwanken. Galilei, nichts sonst? Virginia, nein. Galilei, aber das hängt zumindest von drei Dingen ab. Der Kraft des Stoßes, den man empfangen hat, der Sichtbarkeit des Zieles und der Solidität der Unterlage. Schöner Rat, weiter. Virginia, 52. Inschrift. Ich begreife nicht. Galilei, das ist gut, das ist ein Anfang. Virginia, 13. Das kann sein und nicht sein. Galilei, gut, wenn Gründe gegeben werden. Virginia, 5. Es ist nicht so und nicht so, vielmehr auf keine Weise von beiden. Galilei, wenn weiter gesucht wird. Virginia, 21. Wer da weiß, dass er weiß, weiß noch nicht, wie man weiß. Galilei, das ist sehr gut, wieder, aber es schmeckt alles nach Kapitulation. Virginia, 10. Was ist Himmel und Erde und Meer mit all ihrem Umfang gegen die Summen der Summe des nie zu ermessenden Ganzen? Galilei, man muss aber anfangen, schreib's dazu. Virginia, 2. Die Neugierde hat er ihnen verliehen, damit er sie quäle. Galilei, Unsinn. Virginia, 15. Der Mensch ist zu brüchig. Galilei, nicht brüchig genug. Virginia, 20. Sei weise mit Maß, dass du nicht verderbest. Galilei, weiter. Virginia, 42. Nicht die Dinge verwirren die Menschen, sondern die Meinungen über die Dinge. Galilei, das ist vielleicht auch falsch. Wer verwirrt die Meinungen? Virginia, soll ich das aufschreiben? Galilei, nein. Virginia, 19. Ich bin ein Mensch, mir ist nichts Menschliches fremd. Galilei, gut. Virginia, 37. Wie einen Schatten hat Gott den Menschen erschaffen. Wer kann ihn richten, wenn die Sonne untergegangen ist? Galilei schweigt. Virginia, 17. Den letzten Tag sollst du nicht fürchten und nicht ersehnen. Galilei, erst war das erste schwer, jetzt ist es das zweite. Virginia, 14. Bewundernswert ist das Gute. Galilei, lauter. Virginia, lauter. Bewundernswert ist das Gute. An die Nachgeborenen. Erstens. Wirklich, ich lebe in finsteren Zeiten. Das arglose Wort ist töricht. Eine glatte Stirn deutet auf Unempfindlichkeit hin. Der Lachende hat die furchtbare Nachricht nur noch nicht empfangen. Was sind das für Zeiten, wo ein Gespräch über Bäume fast ein Verbrechen ist, weil es ein Schweigen über so viele Untaten einschließt. Der dort ruhig über die Straße geht, ist wohl nicht mehr erreichbar für seine Freunde, die in Not sind. Es ist wahr, ich verdiene noch meinen Unterhalt, aber glaubt mir, das ist nur ein Zufall. Nichts von dem, was ich tue, berechtigt mich dazu, mich satt zu essen. Zufällig bin ich verschont. Wenn mein Glück aussetzt, bin ich verloren. Man sagt mir, iss und trink du. Sei froh, dass du hast. Aber wie kann ich essen und trinken, wenn ich dem Hungernden entreiße, was ich esse, und mein Glas Wasser einem Verdurstenden fehlt? und doch esse und trinke ich. Ich wäre gerne auch weise. In den alten Büchern steht, was weise ist. Sich aus dem Streit der Welt halten und die kurze Zeit ohne Furcht verbringen. Auch ohne Gewalt auskommen. Böses mit Gutem vergelten. Seine Wünsche nicht erfüllen, sondern vergessen, gilt für Weise. Alles das kann ich nicht. Wirklich, ich lebe in finsterer Zeit. Zweitens. In die Städte kam ich zur Zeit der Unordnung, als da Hunger herrschte. Unter die Menschen kam ich zur Zeit des Aufruhrs und ich empörte mich mit ihnen. So verging meine Zeit, die auf Erden mir gegeben war. Mein Essen aß ich zwischen den Schlachten. Schlafen legte ich mich unter die Mörder. Der Liebe pflegte ich achtlos und die Natur sah ich ohne Geduld. So verging meine Zeit, die auf Erden mir gegeben war. Die Straßen führten in den Sumpf zu meiner Zeit. Die Sprache verriet mich dem Schlechter. Ich vermochte nur wenig, aber die Herrschenden saßen ohne mich sicherer. Das hoffte ich. So verging meine Zeit, die auf Erden mir gegeben war. Die Kräfte waren gering, das Ziel lag in großer Ferne. Es war deutlich sichtbar, wenn auch für mich kaum zu erreichen. So verging meine Zeit, die auf Erden mir gegeben war. Drittens, ihr, die ihr auftauchen werdet aus der Flut, in der wir untergegangen sind, gedenkt, wenn ihr von unseren Schwächen sprecht, auch der finsteren Zeit, der ihr entronnen seid. Gingen wir doch öfter als die Schuhe die Länder wechseln, durch die Kriege der Klassen, verzweifelt, wenn da nur Unrecht war und keine Empörung. Dabei wissen wir doch, auch der Hass gegen die Niedrigkeit verzerrt die Züge. Auch der Zorn über das Unrecht macht die Stimme heiser. Ach, wir, die wir den Boden bereiten wollten für Freundlichkeit, konnten selber nicht freundlich sein. Ihr aber, wenn es so weit sein wird, dass der Mensch den Menschen ein Helfer ist, gedenkt unserer mit Nachsicht. O Fallada, die du hangest. Reporter. Schauermärchen aus der Frankfurter Allee. Gestürztes Pferd von Menschen angefallen, in weniger als 10 Minuten nur mehr Knochen. Ist Berlin die Arktis? Hat die Barbarei begonnen? O Fallada, die du hangest. Wenn das deine Mutter wüsste, das Herz zerbrech ihr im Leibe, wollen sie uns den furchtbaren Vorgang näher erläutern. Pferd. Ich zog meine Fuhre. Trotz meiner Schwäche, ich kam bis zur Frankfurter Allee. Dort denke ich noch, oh je, diese Schwäche. Wenn ich mich gehen lasse, kann's mir passieren, dass ich zusammenbreche. 10 Minuten später lagen nur noch meine Knochen auf der Straße. Reporter, also zu schwere Fuhre, also zu wenig Futter? Nicht ohne Mitgefühl sieht man in solcher Notzeit Mensch und Tier kämpfen mit unerträglichem Elend. O Fallada, die du hangest, ausgeplündert bis auf die Knochen, mitten in unserer Riesenstadt vormittags 11 Uhr. Pferd, kaum war ich dann nämlich zusammengebrochen, der Kutscher lief zum Telefon, da stürzten sich aus den Häusern schon hungrige Menschen, um ein Pfund Fleisch zu erben, rissen mit Messern mir das Fleisch von den Knochen, und ich lebte überhaupt noch und war gar nicht fertig mit dem Sterben. Reporter, o Falada, die du hangest. Aber das sind ja nicht Menschen, aber das sind ja Bestien. Kommen aus Häusern mit Messern und Töpfen und holen sich Fleisch ein. Dies bei lebendigem Leibe kalte Verbrecher. Wollen Sie uns sofort diese Leute beschreiben? Pferd. Aber die kannte ich doch noch von früher, die Leute. Die brachten mir Säcke gegen die Fliegen doch. Schenkten mir altes Brot und ermahnten noch den Kutscher, sanft mit mir umzugehen. Einst mir freundlich und mir so feindlich heute. Plötzlich waren sie wie ausgewechselt. Ach, was war mit ihnen geschehen? Reporter, da frage ich mich, was sind das für Menschen? Haben sie kein Gemüt mehr? Schlägt da im Busen keinem ein Herz? Mit eiserner Stirne tritt das hervor und vergisst die menschliche Sitte. Zucht und Beherrschung vergisst es kalt und ergibt sich den niedersten Trieben. Wie soll man da helfen? 10 Millionen helfen, das ist nicht möglich. Pferd. Da fragte ich mich, was für eine Kälte muss über die Leute gekommen sein? Wer schlägt das so auf sie ein, dass sie jetzt so durch und durch erkaltet? So helfet ihnen doch und tut es in Bälde. Sonst passiert euch etwas, was ihr nicht für möglich haltet. Einmal möchte ich reich sein, groß und angesehen. Es muss ja nicht gleich sein, auch ein Traum ist schön. Halte deine Gedanken von allem, was aus und was basta ist. Denn das Denken an die Vergangenheit weckt Bedauern. Halte deine Gedanken von allem, was kommt und nicht kommen mag. Denn das Denken an die Zukunft weckt Unruhe. Besser du sitzt bei Tag wie ein Sack in deinem Stuhl. Besser du liegst bei Nacht wie ein Stein in deinem Bett. Wenn Essen kommt, dann auf mit dem Maul. Wenn Schlaf kommt, dann die Augen zu. Die Katz fängt die Maus, mit der Maus ist es aus. Nieder mit der Katze, nieder mit der Katze. Die Maus frisst den Speck, die Maus ist jetzt weg. Hoch lebe die Katze, hoch lebe die Katze. Hoch lebe hoch, nieder und nieder. Wir sind das Volk, ein Volk, zwei, drei, vier, fünf, sechs. ...1956, als ich in weißem Krankenzimmer der Charité aufwachte gegen Morgen zu und eine Amsel hörte, wusste ich es besser. Schon seit geraumer Zeit hatte ich keine Todesfurcht mehr, da ja nichts mir je fehlen kann, vorausgesetzt ich selber fehle. Jetzt gelang es mir, mich zu freuen, alles Amselgesanges nach mir auch.